Das sind die aktuellen Themen. Mittelweserausbau soll hochgestuft werden, 3 Unfallfluchten im Landkreis Nienburg und Eistrup und Münchehagen verlieren. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. In der vergangenen Woche kam es zu 3 Unfallfluchten im Landkreis Nienburg. Am Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer im Bereich der Schulstraße in Stolzenau einen blauen Skoda Fabian. Am Freitag gegen 10 Uhr wurde am WEZ-Parkplatz in Uchte ebenfalls ein blauer Opel Astra Caravan beschädigt. Am Samstag gegen 10 Uhr wurde ein silberner VW Golf dabei beobachtet, wie er beim Ausfahren vom Kundenparkplatz des NP-Marktes in Maglohe eine Verkehrsinsel überfuhr und diese beschädigte. Die Polizei sucht zu allen 3 Fällen mögliche Zeugen. Der Ausbau der Mittelweser soll mit der höchsten Prioritätsstufe versehen werden. So fordert es der Landkreis Nienburg in seiner Stellungnahme, die gestern veröffentlicht wurde. Im aktuellen Entwurf des Bundesverkehrswegeplans ist der Mittelweserausbau nicht im dringlichsten Bedarf. Ein zeitnaher Ausbau wäre folglich unwahrscheinlich. Landrat Detlef Kohlmeier weist daher auf die Bedeutung dieser möglichen Maßnahme hin. Der Mittelweserausbau, für den haben wir ja sogar eine planfestgestellte einen Status. Also alle Maßnahmen, alle Einzelmaßnahmen, Uferrückverlegungen und Vertiefungen, alles ist planfestgestellt und abgeschlossen. Da geht es ja eigentlich nur noch darum, das jetzt auch durchzuführen. Und das ist eben unsere Forderung und hier nicht mit einer abgespeckten Variante die wirtschaftliche Tätigkeit auf der Mittelweser zu beschränken. Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August soll es mehr Platz und Plätze für die Wächholder und Hasseler Kita, Spatzennest und Gänseblümchen geben. Das hat der Sozialausschuss der Samtgemeinde in seiner jüngsten Sitzung empfohlen. Die Mitglieder haben für einen Erweiterungsbau in Höhe von 128.000 Euro gestimmt. Mit der Ausweitung der Krippenplätze und der Beibehaltung der Regelplätze im Kindergartenjahr 2016-2017 ist für die Samtgemeinde eine Mehrausgabe in Höhe von 25.000 Euro verbunden, die im Haushaltsplan noch nicht veranschlagt worden ist. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der TSV Eistrup kann den Patzer des Tabellenführers Münchehagen nicht nutzen. Am 27. Spieltag der Fußball-Kreisliga unterliegt der TSV im Nordkreis-Derby dem SC Hasbergen mit 2:3. Dabei hatte Eistrup bis zur 45. Minute mit 2:0 geführt. Noch vor der Pause konnte Mirko Grünert mit 2 schnellen Toren für die Gastgeber ausgleichen. 10 Minuten nach Seitenwechsel war es ebenfalls Grünert, der den 3:2 Siegtreffer erzielte. Ebenfalls verlor Herbstmeister und Tabellenführer Münchehagen mit 1:2 in Steierberg. Die weiteren Ergebnisse im Überblick: Intercomata besiegt Stöckse mit 6:4, Liebenau schlägt Kreuzruh-Hodesdorf mit 3:0, Nendorf und Rehburg trennen sich 2:2, Rodewald verliert in Husum mit 1:3 und der ASC Nienburg ebenfalls mit 1:3 in Loccum. Außerdem trennen sich Seppenhausen-Balge und Lese 0:0. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.